1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Dienstagnacht, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also, wer gerne mit mir reden möchte, egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Diana und sie ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Diana. Um was geht's bei dir? Ich habe meinen Mann gestern tot aufgefunden. Wo hast du ihn gefunden? Bei mir zu Hause auf dem Dachboden. Was ist passiert? Das ist so gewesen. Ich habe eine kleine Tochter, die ist, also wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist 6 Wochen alt und die musste zum Kinderarzt gestern um 5 Uhr und hat eine Freundin mich gefahren, weil die wusste auch, dass mein Mann depressiv war und dass er sich schon mal versucht hat umzubringen. Mhm. Und hat sie gesagt, ich fahre dich schnell, dann sind wir auch schnell wieder zurück. Und ja, dann hat sie mich dahin gefahren und dann mussten wir so lange bei der Ärztin warten. Und dann waren wir erst nach über einer Stunde zu Hause, also kurz nach 6. Und als wir dann nach Hause kamen, habe ich schon so ein komisches Gefühl gehabt, irgendwas ist passiert. Ich habe dann versucht, die Tür aufzumachen. Ich war irgendwie nervös, weiß auch nicht warum, weil ich das irgendwie ein Gefühl hatte. Ich habe die Tür zuerst nicht aufbekommen. Dann habe ich den Schlüssel gewechselt und dann habe ich endlich die Tür aufbekommen. Die Leiter war unten von dem Dachboden und es roch verbrannt in meiner Wohnung. Und da meinte meine Freundin, ja, dann geh schnell hoch. Entweder ist da mit einer Zigarette eingeschlafen, dass die Wohnung brennt, ne? Und war aber nicht so. Es war seine Suppe angebrannt. Er wollte wahrscheinlich normal noch essen. Es war alles normal noch bei ihm gewesen. Und dann bin ich dann hoch und dann hing er da. Hat sich dann aufgehangen. Du hast ihn gesehen, so dort hängend. Ja, ich kann es nicht vergessen, dieses Bild. Sein Gesicht so blau angelaufen. Die Augen, die waren offen. Die haben mich so angestarrt. Und er war da verstorben schon, als du ihn gefunden hast. Er war noch warm und da sagte meine Freundin, komm, wir hängen ihn ab, ganz schnell. Und dann haben wir das irgendwie geschafft. Es war alles so fest um seinen Hals, aber wir haben es geschafft irgendwie. Und dann haben wir ihn zum Boden gelegt und versucht wieder zu beleben. Und eine andere, dritte Person hat dann den Krankenwagen, den Notarzt gerufen. Die war noch innerhalb 5 Minuten da. Und dann haben die uns runtergeschickt und ihn über eine Stunde versucht wieder zu beleben. Ja. Zwecklos. Das heißt, er war schon 34 Jahre alt. Wie lange wart ihr verheiratet? 7 Monate. Ach, 7 Monate erst. Ja. Und das kleine Kind, euer Kind, ist 6 Wochen erst alt. Ja. Du hast gerade gesagt, dass er an Depressionen gelitten hat früher. Ja, das fing erst an, als ich ins Krankenhaus kam. Also der hatte der hatte Drogen genommen und also Marihuana geraucht und er hat dann urplötzlich damit aufgehört und er hatte dann so Wahnvorstellungen, er hatte so Stimmen gehört, die ihm gesagt hätten, du musst das und das machen, deine Frau hat das gemacht und das sind halt Sachen, die halt nicht gestimmt haben, oh meine Tochter, dass die nicht stimmen und dann war er im Krankenhaus, mich besuchen mit der Kleinen und da war er auch auffällig, da hat er Stimmen gehört und mit der Bibel darum hantiert und das hat die Schwester gesehen und die meinte halt, ja, der hat Psychose, ne, weil die Schwester hat 15 Jahre an der Psychiatrie gearbeitet. Ja. Und es kam auch ein Arzt dazu und ist er denn dazu behandelt worden auch oder nicht? Er wollte ja nicht, man muss sich ja freiwillig behandeln. Ja, ja, klar, er wollte nicht. Patienten ist das halt schwer, ne, dass die einsehen, dass die krank sind. Absolut, ja. Die Stimmung, bevor du mit der Kleinen zum Arzt gefahren bist, wie war die zu Hause? Er war schon immer so, komm, lass mich, ich will mit dir kuscheln. Und er war schon seltsam gewesen. Einen Tag davor, da wollte er immer nur raus. Und er war eigentlich immer, nee, ich will nicht raus. Immer so ängstlich so, ne, wie halt Depressionen das verursachen, dass raus wollen, aber an dem Sonntag nur spazieren gehen. Und dann ist er an einem Friedhof mit mir gegangen und meinte so, hier möchte ich beerdigt werden. Da habe ich gedacht, das ist ein Scherz, der will mich jetzt verarschen. Mhm. Und dann am nächsten Tag sind wir schon tot, ne? Als ich noch gefahren bin zur Ärztin, da habe ich noch gesagt, Cristiano, bitte, mach keinen Scheiß, okay? Ich bin in einer Stunde wieder hier. Also da war schon sowas wie eine Ahnung da. Aufgrund seines seltsamen Verhaltens, zum Beispiel auch des Hinweises da mit dem Friedhof und so weiter. Ja, aber ich habe mir das nicht so... Nee, das denkt man natürlich auch nicht so. Hat er irgendwas hinterlassen? Nix. Gar nichts? Gar nichts. Du bist jetzt in dieser Wohnung, in der das geschehen ist? Nein, Gottes Willen, ich kann das nicht. Mhm. Ich bin jetzt bei meiner Schwester. Mhm. Du musst ja noch völlig unter Schock stehen. Ich kann doch nicht mehr. Mhm. Das glaube ich. Wie ist das denn gestern weitergegangen? Dann kam der Krankenwagen und dann haben die ihn wiederbelebt. Kam die Polizei dann auch noch? Die Polizei und dann später halt die Kriminalpolizei. Mhm. Die haben dann gesagt, ja, wir müssen das. Die haben mir erklärt, warum und... Ja, wir müssen halt dahin, ne, wenn einer stirbt. Und als dann alle Leute weg waren und er auch abtransportiert worden war, ja, das habe ich mir nochmal angeguckt, ne, als bevor die den abtransportiert haben. Mhm. Ich möchte ihn gerne nochmal sehen und er sah aus, als ob er schlafen will. Mhm. Ganz anders, als wo ich ihn da oben, wie er hing. Mhm. Was hast du dann gemacht danach? Meine Schwester hat mich direkt mitgenommen. Mhm. Die haben mir zwei Tabletten gegeben, dass ich schlafe. Ne? Ich habe aber noch 4 Stunden geschlafen. Verstehe. Hast du ihn eigentlich, Diana, hast du ihm gesagt, dass er sich behandeln lassen soll, aufgrund der vermutlichen Psychose? Ich habe das dann so gemacht, wir haben Ärger mit dem Jugendamt. Seitdem er auffällig war, hat das Jugendamt ihm den Zugang zu meiner Wohnung verboten und das konnte er nicht akzeptieren, ne? Und da habe ich, der sagte dann, meine Freundin von mir schlafen. Ach, das war gar nicht eure gemeinsame Wohnung. Doch, schon. Doch. Aber das Jugendamt hat gesagt, durch die Psychose haben die Angst, dass er dem Kind was tut. Ach so. Wie alt ist er geworden? 34. 34. Mhm. Also das Jugendamt hat Angst gehabt und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, Cristiano? Lass die denken, dass du bei der Freundin schläfst, du bleibst bei mir und... Ich habe die so oft mit der Kleinen alleine gelassen. Hm. Und sie lebt ja heute noch. Hm. Und ich weiß nicht, er kam damit nicht zurecht, dass er offiziell nicht bei mir sein durfte, weil der hatte Angst, der konnte nicht gut Deutsch. Und mein Brasilianisch, also das Portugiesisch, war auch nicht so perfekt. Aber ich habe versucht, ihn... Ach so, er kam aus Portugal? Aus Brasilien. Aus Brasilien. Hm. Hm. Aber nochmal gefragt... Du hast ihm das nahegelegt, dass er sich behandeln lassen soll, aber er wollte ja, es nicht. Genau, doch, das nachher ging es ja, ne? Der ist auch zweimal in psychischer Behandlung gewesen. Habe ich gesagt, hör mal, Christiane, du musst auch diese Tabletten nehmen und lass dich behandeln und dann lässt das Jugendamt auch wieder zu mir nach Hause offiziell, ne? Und dann wird doch nichts mehr passieren, ne? Er hieß Christian. Cristiano. Christiane? Cristiano. Ach, Cristiano, entschuldige. Hm, hatte ich nicht verstanden, ja. Ja, und dann sagt er, okay, und dann hat das jetzt seit einem Monat freiwillig gemacht. Mhm. Aber das Jugendamt war immer der Auffassung, der wäre gefährlich, der durfte nicht, und damit kam er nicht zurecht. Die Depressionen, die wurden immer schlimmer. Das ist ja wirklich sehr sonderbar, wie du es gerade beschrieben hast. Er hat sich noch eine Suppe gekocht. Ja, der hat sich noch mit. Und deshalb roch das so verbrannt in der Wohnung, ja, und dann ist er offensichtlich. Weil die verkocht ist, genau. Während die Suppe kochte, auf den Dachboden gestiegen und hat sich da erhängt. Ich vermute eins, Domian, dass der dieses Verlängerungskabel ist lang im Schlafzimmer und das Schlafzimmer ist zur Straße und der wird gewartet haben, dass ich nach Hause komme, weil der hat immer Angst gehabt, dass ich ihn verlasse. Und ich habe ihm immer gesagt, Christiane, ich verlasse dich nie, wir werden alt zusammen. Mhm. Und eine Stunde wird für so einen kranken Menschen vielleicht zu lange gewesen sein. Er hat vielleicht gesagt, die kommen nicht mehr, die will mich nicht mehr haben. Und dann ist er nach oben gegangen. Heißt das, dass du dir einen Vorwurf machst? Ja. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig in der Situation. Er offensichtlich ist ja wirklich ein sehr, sehr schwer psychisch kranker Mann gewesen, den du gar nicht einschätzen konntest. Vielleicht hätte er es in einer anderen Situation, vielleicht während du geschlafen hast, hättest auch gemacht. Man weiß es nicht. Man kann es überhaupt nicht einschätzen. Das meinte meine Familie auch. Mhm. Die meinten auch, vielleicht, wenn du geschlafen hättest, hätte es gemacht. Ja, also sagen wir mal so, indem du etwas früher nach Hause gekommen wärst, hättest du das bestimmt nicht verhindern können, vielleicht in dem Moment, aber nicht grundsätzlich, weil das sich in ihm zusammengestaut hatte und er so verzweifelt war oder keinen anderen Ausweg mehr wusste. Ich habe gerade so gedacht, als du das erzählt hast, du bist da hochgeklettert und siehst deinen Mann da hängen. Was ist denn das für eine Sekunde, wenn man zum ersten Mal da hinschaut und das sieht? Ich habe geschrien, Domin, ich habe nur alles rausgeschrien. Da tut sich doch die Erde unter einem auf. Das ist ja. Doch, Ich wäre am liebsten hinterhergegangen, glaubst du mir das? Ich habe diesen Mann abgöttisch geliebt. Aber du hast eine Verpflichtung, eine Verantwortung. Ich höre es im Hintergrund. Ja. Euer Kind. Das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Aber dass man natürlich... Ich habe auch seine Sachen und so, ne? Der Kriminalbeamte meint auch, ich soll die nicht waschen, ihr getragen hat. Die soll später, wenn die Kleine etwas größer ist, wenn die das versteht, dann soll ich sie ihr mal geben, damit sie mal riecht, wie ihr Vater gemacht. Das hat der Kriminalbeamte gesagt? Ja. Das ist aber nett, dass er das so vorgeschlagen hat. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jana, es gibt gar kein Wort, was ich finden könnte, um dir zu sagen, wie leid mir alles tut. Freundin, es gibt kein Wort dafür. Ich bin in diese Wohnung da zurück. Ich war heute noch mal da, um seine Lieblingssachen zu holen, weil der Bestatter meinte, hol Sachen, ein Trikot, weil der war ja so Fußball verrückt, vor allem nach Ronaldinho, ne? Und er sagte, geh irgendwas holen, weil er hatte keine Kleidung an, ne? Geh ihm was holen zum Anziehen. Da habe ich gedacht, wir wollten in Brasilien nochmal neu heiraten. Nochmal. Da habe ich gedacht, dann zieht er den Hochzeitsanzug an. Dann bin ich nochmal hochgegangen, um zu verstehen, warum er es gemacht hat. Und dann sehe ich diesen Kabel da und ich habe da vor Wut dran gerissen und geschrien und Wut gehabt. Ich glaube, dass du auch in diese Wohnung nicht wieder zurückgehen solltest. Du musst dir etwas anderes suchen. Das Problem ist, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja, ich weiß. Ich ahne es schon, dass das alles dann sehr kompliziert wird, ja. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Diana, wie gesagt, das ist jetzt noch eine Schocksituation, in der du lebst. Das ist ja nur gerade gestern erst passiert. Ich möchte, dass sich jetzt meine Psychologin um dich kümmert. Wir werden mal gemeinsam überlegen und beraten, wie wir dir helfen können. Dich ein wenig unterstützen können. Ich hätte sehr gern, dass du mit ihr sprichst. Ja, das ist gut. Ja. Meine Psychologin heißt Sabine. Du legst bitte auf und sie meldet sich gleich bei dir. Okay. Und ich sag dir, du hast das Mitgefühl von Abertausenden und Tausenden von Menschen, die jetzt uns hier zugehört haben. Die sind alle bei dir. Da bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht, Domin, ob ich da jemals einem Menschen so vertrauen kann wie ihm. Weil ich habe immer Pech in meinem Leben gehabt, glaube ich, mit 33 Jahren lang kein Glück. Und dann habe ich ihn kennengelernt, da habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal bergauf mit mir. Und dann war das doch nichts. Es tut mir total leid. Es tut mir total leid, Diana. Wir werden uns erst bei dir melden und dann in Ruhe im Hintergrund weiter beraten, was wir dir anbieten können. Okay? Ich muss mein Autogramm von dir schicken. Ja, das schicken wir dir auch. Gibst du deine Adresse gleich. Du legst auf, Diana, und wir melden uns gleich, okay? Ja, okay. Alles Gute und sehr, sehr viel Kraft wünsche ich dir. Und mach weiter so, okay? Das ist eine super Sendung. Danke, Diana. Tschüss und auf Wiederhören. Danke. Eine offene Themennacht heute und wenn auch ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns hier per Telefon oder per Mail domian@wdr.de und schreibt in die Mail bitte auch eure Telefonnummer mit rein. Dann geht's eben einfacher und schneller, dass wir uns dann bei euch melden. So, hier ist Sven, ne? Und Sven ist 21. Guten Morgen, Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's bei dir? Es fällt mir gerade ein bisschen schwer nach der Geschichte. Ich habe da eben zugehört und fehlen dann einfach die Worte und ich habe schon gedacht, ich habe heute Probleme. Ja, aber egal. Du hast angerufen und auch dein Problem ist wichtig. Erzähl mal. Ja, also ich war letzte Woche bei meinem Hausarzt gewesen, nachdem ich mit einem Freund von mir Sex hatte. Also ich bin bisexuell und der Freund hatte, also wir hatten keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr, sondern nur ganz kurz, und ich hatte halt Angst gehabt, dass irgendwas passiert ist, und bin letzte Woche zum Arzt gegangen und habe heute das Ergebnis bekommen, dass ich HIV-positiv bin. Und so schnell ging das? Nach einer Woche schon? Ja, das geht heutzutage wohl relativ schnell. Also die haben, weiß ich nicht, ob die ein Einzellabor haben, keine Ahnung, jedenfalls eine Woche dauerte der Test. Das ist dieser erste Test. Es wird jetzt irgendwie noch ein zweiter Test gemacht, wo man irgendwie nochmal auf Nummer sicher geht, soweit wie ich das mitbekommen habe, weil der erste Test halt ist zwar unwahrscheinlich, aber es kann wohl sein, dass der erste Test falsch anzeigt. Aber du hast letzte Woche den Geschlechtsverkehr gehabt? Nein, den Geschlechtsverkehr hatte ich schon vorher. Zum Arzt bin ich letzte Woche gegangen. Und wann war der Geschlechtsverkehr? Vor 2 Monaten ungefähr. Ach so. Okay. Verstehe. Ja, und wusstest du, dass dein Freund HIV-positiv ist? Nein, und ich glaube auch nicht, dass er selber weiß. Also er ist gerade 17. Ich glaube, er hat es mir auch gesagt. Dennoch muss ich dich jetzt fragen. Du bist ein junger Mann, der aufgeklärt ist, der weiß, was man sich holen kann, wie man es sich holen kann. Warum hast du ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja, wir hatten ja keinen. Das war ja genau das Problem. Also er war einfach zu schnell, hatte nur ganz kurz angesetzt, und es waren vielleicht 2 oder 3 Sekunden, wo ich dann zurückgezogen habe und gesagt habe, lass uns ein Gummi nehmen. Ja gut, aber es war halt, wenn es nur ganz kurz ist, ist es passiert. Ja, es hat offenbar, also wenn es das war und wenn es, und es kann nichts anderes gewesen sein, weil ich, wie gesagt, sonst immer geschützten Geschlechtsverkehr habe. Du bist genügend über die Thematik informiert. Ich arbeite ehrenamtlich in der schon. Also ich bin genügend über die Thematik informiert. Ja. Wo arbeitest du ehrenamtlich? Ich arbeite ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe. Also du arbeitest ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe? Ja, also ich bin genügend über die Thematik informiert. Umso krasser ist das ja. Ja, und umso krasser, dass es wirklich nur, also es waren wirklich nur 2-3 Sekunden, aber offensichtlich war da, weiß ich nicht, halt die Vorflüssigkeit oder keine Ahnung, der Vorlauf. Aber es scheint offenbar gereicht. Aber das, was ich jetzt ein bisschen dir gerade, was ich gefragt habe oder dir gesagt habe, das predigst du doch wahrscheinlich 1000 Mal, wenn du ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe arbeitest und Aufklärungskampagnen machst oder in Schulen gehst oder was weiß ich. Ja. Dass man sich schützen soll. Und dann schützt du dich selbst nicht. Mann. Ja, wie gesagt, ich habe mich ja geschützt, nur eben. Ja, aber zu spät. Diese paar Sekunden nicht, ja. Also der Test ist dann wahrscheinlich relativ sicher. Es gibt noch einen Bestätigungstest, aber du gehst davon aus, dass es so ist. Ja, also es ist mehr als unwahrscheinlich, dass der erste Test falsch ist. Das wird halt immer nur noch mal zur Sicherheit gemacht, weil dann noch mal anders getestet wird wohl. Wie kommt das, dass du ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe bisher gearbeitet hast? Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hast du bisher ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe gearbeitet? Hauptsächlich in der Aufklärung, Schule, wenn Schulklassen zu uns kommen oder. Nee, ich meine, was hat dich überhaupt motiviert, sich da zu engagieren? Weil ich im Freundeskreis viele Leute habe, die positiv sind und einfach schon immer mit dem Thema im Büro war. Mich das einfach interessiert hat und mir das einfach am Herzen liegt. Weil das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du hast dich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv schon beschäftigt. Ja. Bisher warst du nicht betroffen, jetzt bist du betroffen. Was ist das für ein Gefühl? Also ich denke mal, dadurch, dass ich so gut informiert bin und weiß, dass es heutzutage kein potenzielles Todesurteil mehr ist, glaube ich, lässt es sich anders damit umgehen. lass mich mal was Provokantes fragen. Weil es kein potenzielles Todesurteil mehr ist, so wie es früher war, ist da vielleicht auch deshalb deine kleine Nachlässigkeit damit zu erklären? Ich denke mal, bei vielen ist die Gefahr nur, wie gesagt, ich war ja nicht nachlässig, ich war einfach nur so langsam in dem Moment, also beziehungsweise mein Freund war einfach viel zu schnell. Also das bedeutet jetzt für dich dieses Ergebnis, dass du nicht jetzt direkt in Todesangst verfällst, sondern du weißt... Nein. Was wird jetzt geschehen demnächst? Ich werde mich auf alle Fälle mit ihm treffen, werde es ihm sagen, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass er es nicht weiß. Mhm. Ja, du musst es ihm sagen, natürlich. Definitiv sollte er es doch schon wissen. Gut, dann erzähle ich ihm nichts Neues. Bist du denn sicher, dass du es dir wirklich dann von ihm geholt hast und nicht von jemand anderem? Es ist eigentlich nur von ihm möglich, weil ich, wie gesagt, immer geschützten Geschlechtsverkehr habe. Also bis auf diese eine kurze 2-3 Sekunden Situation dort. Okay, dann sollte er sich auch testen lassen. Ja, definitiv, wenn er es nicht schon weiß. Also wenn er natürlich weiß, dass er positiv ist, dann ist natürlich, ja. Dann hat das Ganze noch eine andere Dimension. Dass das dir nicht gesagt hat. Ja, gut. Ja. Ja. Wärst du dann nicht sauer, wenn er es wüsste und es dir nicht gesagt hat? Hat? Ja, wir hatten ja, ist ja noch gar nicht so lange her, dass das ein aktuelles Thema war, ne? Auch in den Medien. Mhm. Und ich habe da so ein bisschen meine eigene Meinung, genauso wie die EZF, die deutsche EZF und die Frankfurter EZF ja auch hatte. Was ist denn deine Meinung? Ja, genau, die, dass einfach immer zwei Leute dazugehören und dass ich die Verurteilung eigentlich ziemlich blöd finde und ein sehr negatives Zeichen für die Prävention. Ah, das heißt im Klartext, du verlangst gar nicht von jemandem, der HIV-positiv ist, dass es dir sagt. Es wäre natürlich schön, aber wenn jemand jetzt wirklich ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, was wir ja nicht hatten, jetzt kommen wir ja wieder in die Theoriephase rein. Also hätte ich geschützten Geschlechtsverkehr, dann weiß ich ja auch, worauf ich mich einlasse. Ja, aber de facto hattet ihr doch, wenn dann nur ganz kurz, ungeschützten Geschlechtsverkehr. So habe ich es auch verstanden. Ja, aber ich bin trotzdem nicht, ich kann trotzdem nicht sauer auf ihn sein. Also, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also nehmen wir mal an, er wüsste es wirklich, dann finde ich, wenn er es dann schon nicht sagt, dann muss er alles, aber absolut alles daran setzen, dass die Sexualität geschützt abläuft. Das ist für mich gar kein Thema. Als andere ist fahrlässig und bedarf gar keiner weiteren Beurteilung. So schlimm finde ich das. Ja. Okay, wie geht es mit dir jetzt weiter? Ja, wie geht es mit mir jetzt weiter? Ich werde mich weiterhin von meinem Arzt halt da beraten beziehungsweise anlassen und werde schauen, dass ich mit dem Thema erstmal klarkomme. Also im Moment ist es, glaube ich, noch ziemlich durcheinander im Kopf, deshalb muss ich heute einfach auch Wie ist denn das? Ist es ratsam, dass du jetzt schon Medikamente nimmst? Das kann man jetzt noch nicht so genau sagen, weil direkt nach der Infektion ist ja die Viruslast sowieso sehr hoch. Muss ich jetzt einpegeln und das wird mir der Arzt noch sagen, also so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Der wird dann irgendwann zu mir sagen, ob es notwendig ist oder nicht. Okay. Ich meine, du bist ja dann sowieso gut beraten, du bist ja mitten in der Beratung drin und kennst die entsprechenden Ärzte und Fachleute, die dich dann auch eingehender beraten können. Ja. Ne? Aber dennoch, auch wenn es kein Todesurteil unbedingt mehr ist, ist es schon ein heftiger Schlag, finde ich. Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob so wie es mir jetzt geht, ob das wirklich echt ist oder ob das einfach nur so ein Schleier ist. Ja, genau. Es kann dann vielleicht in ein paar Monaten schon anders wieder sein. Ja, genau. Und wie gesagt, ich muss jetzt halt auch erstmal sehen, das kann ja genauso gut sein. Ich kenne Leute, die 7 oder 8 Jahre ohne Medikamente auskommen. Und genau, super gut. Und Leute, die sofort mit der Therapie anfangen müssen. Also von daher, das werde ich dann auch sehen, wie es denn bei mir ist. Ich möchte dir jetzt am Ende noch was sagen. Du hast gerade am Anfang sehr nett reagiert, finde ich, auf meine erste Anruferin, dass du sagtest, dagegen komme ich mit meinem Problem irgendwie klein vor oder so, hast du es gerade ausgedrückt. Ja. Das finde ich nicht. Ich finde, das ist, ich dachte, du würdest jetzt irgendeine belanglose Sache mir erzählen, aber das ist ja nur auch etwas sehr Dramatisches, was da passiert ist. Find deine Reaktion sehr nett, wollte ich dir nur nochmal sagen, zu der ersten Anruferin. Ja. Lieber Sven, dann hoffe ich, dass du in gute Beratungshände kommst. Ich glaube, wir müssen dich jetzt nicht weiter versorgen, da bist du gut versorgt. Ja. Und ja, auf dass du lange ohne Medikamente auskommst und sprich sehr intensiv mit deinem Freund, finde ich. Okay. Na, alles Gute, mein Lieber. Ich bedanke mich und mach weiter so. Ganz eine tolle Sendung. Dankeschön, Sven. Tschüss. Okay, bitte. Tschüss. So, meine Lieben. Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht und die Forums-User von nachtlager.de haben uns auf ein schönes Thema gebracht, auf ein interessantes Thema gebracht, das wir gerne aufgegriffen haben, nämlich das Thema morgen heißt auf dem Friedhof. Was ist euch auf einem Friedhof schon mal passiert? Welche Erlebnisse hattet ihr zum Beispiel an einem Grab oder während einer Trauerfeier? Oder seid ihr beruflich mit dem Friedhof beschäftigt, als Totengräber oder als Bestatter? Und was ist euch Besonderes oder vielleicht auch Unheimliches schon einmal auf einem Friedhof geschehen? Das ist unser Thema morgen und ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe zum Thema auf dem Friedhof. Ihr könnt gerne morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Oder mailen domian@wdr.de und natürlich auch während der Sendung. Unser Thema morgen, auf dem Friedhof. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, wie immer dienstags. Und ich bin verbunden mit dem Stefan. Und Stefan ist 47. Hallo Stefan. Ja, guten Abend, Domian. Guten Abend. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich hab ein riesengroßes Problem. Ich bin erstmal fertig, okay? Mhm. Entschuldige bitte. Nein, er macht gar nichts. Sag einfach mal so ein paar Stichworte zu dem Problem. Meine Frau und ich, wir sind in Yappi seit einem Jahr oder so. Yappi, kennst du, Domian? Ist dieser Jet? Ich verstehe im Moment nicht. Was ist mit der Frau und ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Meine Frau und ich sind in Yappi. In Yappi? Ja, Yappi. Was heißt das? Das ist dieser Chat, wo man Leute kennenlernt. Ach so. Und man kann GB-Einträge machen, Gästebucheinträge machen und. Okay. Und seit April habe ich dann erfahren, oder beziehungsweise seit April chattet sie dort mit einem anderen. Mhm. Und bisher habt ihr zusammen dort gechattet? Wir haben zusammen gechattet. Ja. Also ich habe ihr GBs gemacht, sie hat mir GBs gemacht. Reden wir ein bisschen allgemeiner verständlich. GBs, was heißt das denn schon wieder? Gästebucheinträge. Okay. Mhm. Da kann man dann so Bilder schicken oder wie auch immer. Ja. Mhm. Hast du mit ihr gechattet oder habt ihr gemeinsam mit einer dritten Person auch gechattet? Wir haben gemeinsam auch mit einer dritten, also sie, beziehungsweise nicht ich, sie. Das ist ja erstmal der Punkt, auf den ich kommen möchte. Ja, ich frage aber auch, ob ihr vorher auch einfach mal zusammen mit einer dritten Person gechattet habt. Das nicht. Nein, haben wir nicht. So, jetzt hat sie mit einem anderen Mann Kontakt im Chat aufgenommen. Genau. Das hast du rausgekriegt ab April. Rausbekommen habe ich es vor 8 Wochen. Mhm. Aber sie macht es schon seit April. Ja. Mhm. Was bedeutet das jetzt? Bitte? Was bedeutet das jetzt? Wir waren im Juli, waren wir noch im Urlaub gewesen. Mhm. Und da war noch alles okay gewesen mit uns. Ja. Und seit 8 Wochen läuft hier überhaupt nichts mehr. Es läuft nichts mehr. Sie will mich raus haben aus der Wohnung. Wir haben 4 Kinder zusammen. Mhm. Und ich komme nicht mehr klar. Also, das heißt, deine Frau will sich von dir trennen? Weil sie einen neuen Mann kennengelernt hat im Chat? Ja. Und sich in den verliebt hat? Ja. Hat sie den real schon getroffen? Nein, die will aber hinfahren. Wie, die will sich von dir trennen wegen eines Mannes, den sie noch gar nicht getroffen hat? Eben. Was ist das denn für ein Quatsch? Hab ich ja auch gesagt. Aber sie blockt ab und sagt, sie will nichts mehr von mir. Ihr habt 4 Kinder zusammen? Wir haben 4 Kinder zusammen. Wir sind 18 Jahre zusammen. Die Kinder sind von welchem Alter bis zu welchem Alter? Von 16 bis fast 3 Jahre. Hm. Aber sag mal, Stefan, da muss doch bei euch schon eine ganze Weile was faul gewesen sein. Das gibt's doch gar nicht sonst. Hast du es nicht wahrgenommen? Hast du es nicht gemerkt? Weiß ich nicht. Ich habe ja nie was getan. Na gut, das muss man ja auch nicht. Es kann ja so einfach die Liebe erlöschen, ohne dass man jemandem was getan hat. Was sagt sie denn, warum sie nicht mehr mit dir zusammen sein möchte? Erstmal sagt sie zu mir, ich soll mich ändern. Ja, wie soll ich mich denn ändern? Gut, ab und zu trinken wir abends was. Ja, wenn man sagt, änder dich, dann hat man ja auch konkrete Dinge, die man im Sinn hat. Was sollst du ändern? Ja, das sagst du mir ja nicht. Ja, dann frag doch. Ja, habe ich ja gemacht. Erst hat sie zu mir gesagt, wir bleiben zusammen, such dir deine eigene Wohnung, dann können wir ganz langsam wieder zusammenkommen. Mhm. Was ist das denn mit dem Trinken? Du trinkst ab und zu abends. Ja, abends, nur abends. Wenn viel? Die Kinder abends im Bett sind. Viel? Viel, viel. Wie viel denn? Also viel. 6, 7, 8 Bier. Jeden Abend? Fast. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Heute auch? Ja. Ich merk's ja fast. Ist schon krass, ja. finde ich schon bedenklich. Wie lange geht das? Wie lange geht ja, das schon? Es war schon Frust trinken. Ja, okay, wie lange geht das schon? Geht schon ein paar Jahre. Aber okay. Ihr hat ja vorher auch nicht gestört. Weißt du nicht, da wird lange nichts gesagt und dann irgendwann sagt man was und dann ist man wieder ein bisschen still und hat aber irgendwie schon. Domian, bloß weißt du, vorher lief immer alles. Und seitdem sie auch eine neue Freundin hat, entschuldige bitte, wenn ich so Berliner, ja? Ja, macht nichts. Und seitdem sie auch eine neue Freundin hat, sie hängt nur bei ihrer Freundin. Sie ist jetzt seit Freitag bei ihrer Freundin. Kannst du ihr ja nicht vorwerfen. Nein, werf ich ihr auch nicht vor. Kann sie auch machen. Habe ich ja auch nichts dagegen. Hm. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn sie mit irgendwelchen Leuten da chattet oder mit irgendwelchen Männern chattet. Mhm. Aber sie hat jetzt einen ganz bestimmten Typen da und ich weiß nicht, was er ihr erzählt oder was er ihr verspricht. Mhm. Und weißt du, sie ist total, sie ist nicht mehr sie. Mhm. Stefan, ich finde ganz entscheidend, dass die Frau offensichtlich sehr unzufrieden ist mit eurer Beziehung. Mhm. Sonst hätte die sich gar nicht eingelassen da auf einen anderen Typ. Die ist heute Abend auch nicht zu Hause, deine Frau? Nein, die ist bei ihrer Freundin. Und wo sind die Kinder? Die Große und der Große ist bei mir. Ja. Den Kleinen hat sie, mein ganz Kleinen, den fast 3-Jährigen, den hat sie zur Oma gegeben. Hm. Und die andere Kleine, die 10-Jährige, die ist damit bei ihrer Freundin. Ach so. Und sie will morgen noch Sachen holen kommen. Und was soll ich denn machen? Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Mhm. Ich bin nur noch am Heulen hier. Mhm. Ich liebe die Frau. Ja, okay. Lass uns mal versuchen, sachlich zu reden, weil mit Heulen kommen wir nicht weiter. Wenn du vor dir heulst, machst du auch keinen Eindruck. Nee. Es ist jetzt die große Frage, ob noch was zu retten ist. Das weiß ich eben nicht. Nee, genau, das ist die große Frage. Oder ob es schon so kaputt ist, dass es wirklich nicht mehr geht und dass du sie ziehen lassen musst. Frage ist, würde ich dir sehr dringend raten, ihr morgen vorzuschlagen, ob sie noch damit einverstanden wäre, dass ihr beiden zusammen zu einer Eheberatung geht? Bringt doch nichts. Sie hat zu mir gesagt, nein, da ist nichts mehr. Habt ihr darüber gesprochen? Ich habe damals mit ihr gesagt, ich sage, was ist denn nun? Da hat sie zu mir gesagt, da ist nichts mehr. Hast du denn nicht kapiert? Sie lässt sich hier amok laufen. Mhm. Sie war schon so weit gewesen, dass Stefan. Die Kinder nicht mehr mit mir geredet haben. Selbst meine Große nicht mehr. Mhm. Jetzt redet sie ja wenigstens wieder mit mir, weil sie jetzt nicht da ist. Mhm. Stefan, die hat zu dir schon so gesagt, da ist nichts mehr. Nach dem Motto, lass mich in Ruhe. Ja. Dennoch, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, würde ich das morgen mit der Eheberatung nochmal vorschlagen. Sagt sie dann wieder, lass mich in Ruhe, da ist nichts mehr, dann ist da nichts mehr. Da wird sie niemals mit hinkommen, niemals. Ja, dann sagt das aber auch ganz viel aus. Aber ich hab dir noch niemand getan. Stefan, das glaube ich dir, dass du ihr nichts getan hast. Ich meine, du besäufst dich seit 3 Jahren jeden Abend, das ist schon schlimm genug. Aber ich weiß ja nicht, was da sonst alles bei euch abgeht. Offensichtlich hat die keine Lust mehr auf dich. Na super. Ja, ich sag dir das jetzt wirklich so hart, so ganz hart, weil was soll ich dir da das schönreden? Nee. Die Frage ist jetzt, wie du da souverän und mit erhobenem Haupt und gut auch rauskommst. Ich meine, ihr habt Kinder. Und die müssen ihr beide müsst euch ja um ein ordentliches Verhältnis bemühen, schon allein wegen der Kinder. Habe ich ja auch zu ihr gesagt. Ich sage, wir haben 4 Kinder. Ich sage, wir sind 18 Jahre zusammen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Mhm. Wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Aber sie blockt ab. Ja. Sie blockt einfach ab. Weißt du, auch die Tatsache, dass man durch dick und dünn gegangen ist, heißt nicht, dass man ein Leben lang dann immer noch durch dick und dünn geht. Ja. Wo will sie denn hin? Hat sie, weiß sie wahrscheinlich selber nicht. Sie sagt, sie will zu ihm fahren und die Kinder, die haben, er hat wohl, oder die Kinder, besser gesagt, haben wohl ihn lieber wie mich. Weil ach, das woher ist alles, wollen, ja, woher weil, wollen denn die, genau, die Kinder wissen, genau, dass er lieber ist wie ich? Ja, also davon mal abgesehen, finde ich das Verhalten deiner Frau auch völlig bescheuert. Ja. Sie kann sich nicht auf einen Mann einlassen, den sie noch keinmal gesehen hat und dann so einen Quatsch erzählen, eben, dass die Kinder ihn lieber haben als dich. Sie macht bloß mit denen ab und zu mal, was heißt ab und zu, sie schreibt mit ihnen und ab und zu mal macht sie mit ihnen Telefon, ne? Mhm. Und haut mir so eine Dinge hier am Kopf. Mhm. Also, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Dass ihr Verhalten auch indiskutabel ist, ist keine Sache. Außerdem müsste sie dir auch sagen, warum sie dich nicht mehr will. Sie verhält sich komplett unkorrekt, finde ich. Ja. Aber dennoch, wenn in der Tat keine Gefühle mehr da sind, sind sie nicht mehr da. Ich möchte gerne, weil ich merke, dass du da schon sehr dran zu beißen hast und dass du da auch labil bist. Aber richtig tolle. Merke ich. Ich möchte, dass wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Okay. So, und dann fände ich es ganz gut, wenn wir dir noch ein paar Beratungsstellen an die Hand geben, wo du auch alleine hingehen könntest in Berlin. Mhm. Berlin gibt es genug Anlaufstellen, dass du einfach mal ein bisschen immer wieder mit jemandem die Lage besprechen kannst, so wie wir sie jetzt besprochen haben, damit du deine Linie hast und findest, okay? Okay. Gut, Stefan. Dann wirst du gleich von Sabine angerufen und alles weitere im Hintergrund. Ich danke dir und deine Sendung ist dann super, ja? Dankeschön, Stefan. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Ciao. Ellen, 72, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Ellen. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe noch zu dem Thema Tiere an. Ja. Ich bin 1998, da war ich 60 Jahre alt. Ja. Mit meinem Hund Teddy, der war 12. Mhm. Von Traben-Trarbach, der Mosel, zu Fuß nach Berlin gelaufen. Nein. 900 Kilometer. Warum? 60 mal 15 Kilometer war die Tagestour. 2,5 Monate waren wir unterwegs. Warum macht man sowas? Aus 3 Gründen. Ich war jahrzehntelang Fotograf, habe Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Und hatte so Burnout, sagt man heute dazu. Ja. War einfach ausgebrannt und leer. Ich habe immer nur alles rund um mich durch die Sucher gesehen und war fix und fertig. Ich habe auch die Ex-DDR, da wollte ich durchlaufen, mit den Leuten da sprechen, was sie jetzt fühlen nach dem Fall der Mauer und ich wollte durch die Mark Brandenburg, meine Vorfahren, die stammen, ich wollte unbedingt die Elbe sehen. Sag mal, das klingt wie so eine Pilgerreise. Ein bisschen. Ich habe einen tollen Menschen in Berlin kennenlernen dürfen. Und aus Dankbarkeit, dass ich diesem Menschen begegnet bin, bin ich auch ein bisschen gelaufen. Das war der Wolfgang Neuss. Ach, der Kabarettist. Ja, ja. Und der hat mir sehr viel gegeben für mein Leben. Und das habe ich ihn auch bewundert schon, als ich 14 Jahre alt war. Sag mal, also du bist gestartet an der Mosel in Traben-Trarbach? Ja, ich lebe in Luxemburg, aber wollte mir den Hunsrück ersparen. Ich dachte, das ist auch so weit genug. War das so eine Art auch der Selbstfindung ist ein albernes Wort, aber so Vergangenheitsbewältigung, zur Ruhe zu kommen, ja, loszulassen, ja, und sowas. Und vor allem wieder Landschaft zu führen, mhm, und nicht nur immer Knips zu machen, mich wieder selbst zu finden. Ja, das, also Pape Kerkeling ist auf dem Jakobsweg gewandert, ja. Du bist von Traben-Tarbach nach Berlin gewandert. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, der Jakobsweg ist schön und gut, aber ich finde das so langweilig. Die Leute, die dieses Bedürfnis haben, sollten einfach die Landkarte aufschlagen und sich selbst eine Route raussuchen. Ja. Man kann es überall machen. Ja. Ja, das finde ich auch. Und es muss einen Bezug zu einem selbst haben. Ja. Die Landschaft, das Ziel, was auch immer. Es war eine ganz großartige Tour, die mich bis heute noch erfüllt. Wie war denn das? Es ist auch körperlich sehr anstrengend, wenn man so 900 Kilometer, ja, 900 Kilometer sind das? 900 Kilometer, ja. Echt so weit ist das von Traben-Trarbach nach? Ja, ja. Ich habe schon ein paar Mal unterwegs geweint. Ne? Mhm. Wo hast du gewohnt? Ich habe nicht viel Geld gehabt. Ich habe gesagt, ich habe einmal in einem schwer erziehbaren Heim für Jungs übernachtet. Aha. Ich habe das erst gemerkt, wo ich drin stand. Ja. Meine Eltern haben immer gesagt, ich gehöre dahin. Ja, dann war ich mal da. Also sie waren sehr, sehr lieb zu mir. Das war in der Mark Brandenburg, wie aus bestem Elternhaus. Ja. Es war ganz toll. Die haben sich um mich gekümmert und Frühstück gemacht und so weiter. Ja, und dann einmal in Halberstadt habe ich in einem bin ich untergekommen in einer Gaststätte, die die ganze Nacht durch auf hatte für Vagabunden, für Strohmatte und ach so weiter. Ach so. Finde ich ganz toll, wenn man so etwas macht, und da haben wir auch eine Nacht geschlafen. Ansonsten in preiswerten Pensionen und privat. Und auch schon mal draußen so im Schlafsack? Nein, das habe ich früher mal gemacht, aber alleine mit 60, und wenn irgendeiner dem Teddy eine Wurst hingehalten hätte, dann... Genau, lass uns... Also immerhin, du warst schon 60 Jahre alt, ne, als du das gemacht hast. Ja, also wenn mir einer gesagt hätte, mit 60 eine Frau, ich laufe zu Fuß 900 Kilometer, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Hattest du denn auch irgendwie körperliche Beschwerden hinterher, dass dir die Füße wund gelaufen hast? Oder? Gar nicht. Ich habe hier trainiert. Ich habe ein Jahr vorher in Luxemburg trainiert. Ich musste den Hund trainieren. Der zog ja immer wahnsinnig hier. Der musste bei Fuß gehen. Das hat er auch fein gemacht. Aber wir waren 2 Tage zu Hause. Da hat er wieder gezogen. Er ist mir unterwegs 3-mal krank geworden. Einmal hat er an der Mosel durch dieses Gift, wir sind im Mai gegangen, was in die Weinberge gespritzt wird, vereiterte Lefzen gehabt. In der Mark Brandenburg irgendwo war ein Desinfektionsmittel gespritzt worden, da hat er eine Allergie bekommen. Und kurz vor Berlin habe ich gedacht, du hast dem Hund zu viel zugemutet, da hat er bald alle Viere von sich gestreckt. Da bin ich dann in eine Apotheke und die haben ein Vitaminpräparat gegeben und der wäre noch weitergelaufen danach. Teddy, was war denn Teddy von einer Rasse? Teddy war eine Mischung zwischen Collie und Schäferhund. Ah. Ein wunderschönes und herrliches Tier. Collies sollen ja auch so sehr intelligent sein, ne? Ja. War Teddy auch klug oder nicht so er ganz? Er war sehr klug. Ja, sehr klug. Ja, ich habe immer viele Hunde gehabt mein Leben durch, aber Cocker Spaniel sind schöne Hunde, aber ziemlich dumm. Terrier sind sehr intelligent nach meiner Erfahrung, und Teddy war es auch. Wahnsinnig lieb. Also dann war das für Teddy natürlich auch ein tolles Abenteuer, ne? Ja. Diese weite Reise. Ja. Dann bist du nach Berlin gegangen und hast denn in Berlin diesen berühmten Kabarettisten Nein, den habe ich schon Jahre vor. Ich habe ihn vor seinem Tod, wir haben immer unsere Geburtstage zusammen gefeiert. Wann ist er eigentlich gestorben? Jetzt bin ich zu aufgeregt, um das zu sagen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Es sind 22 Jahre her. Ah, ja. Meinen 50. und seinen 65. Geburtstag haben wir noch zusammen gefeiert. Ah. Er hatte am 3. Dezember Geburtstag und ich am 4. Also ich muss sagen, ich kann mich an den auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Das ist auch noch vor meiner Zeit gewesen, aber der war ja so in den 50er Jahren eine Instanz, ne, in Berlin. Er hätte sich das gewünscht, was du machst. Er hat mal gesagt, ich wünschte, ich hätte im Rundfunk mitten in der Nacht irgendwann eine Sendung. Ich wette, die ganze Nation würde mir zuhören. Ehrlich, hat er das gesagt? Ja, ja. Das hat das er gesagt. Was hast du dann in Berlin gemacht, als du in Berlin angekommen bist? Ich bin erstmal auf Werder, habe ich, da war so ein kleines Gartenhäuschen, wo die Leute auch ihre Gartengeräte rein, und da haben wir erstmal 14 Tage lang entspannt. Ah ja, aha. Und bist du noch eine Weile in Berlin geblieben? Ich bin eigentlich nur auf Werder geblieben. Ich habe Familie. Erklär uns mal eben, was ist Serba? Werder ist eine kleine Insel vor Berlin. Ach, sie kenne ich gar nicht. Kommt vor Potsdam aus. Aha. Herrlich. Nein, ich bin wollte dann eigentlich nur ein bisschen Ruhe finden. Ich habe auch meine Bekannten und meine Verwandten in Berlin nicht besucht. Ich war ziemlich kaputt. Und bist dann irgendwann wieder mit dem Zug zurückgefahren? Ich bin mit dem Zug. Das hätte ich nicht noch einmal. Hast du gerade gesagt, als du losgegangen bist, sowas wie man heute sagt, Burnout, einen totalen Erschöpfungszustand hattest. Wie ging es dir seelisch danach? Es war eigenartig. Erst 2 Jahre, nachdem ich wieder hier zu Hause war, habe ich wieder die Landschaft ganz von Herzen fühlen können und habe praktisch das Ergebnis, was ich erwartet habe, erst 2 Jahre, nachdem ich wieder hier war, erlebt. Hattest du denn danach noch ein bisschen Zeit oder musstest du dann wieder in deine Arbeitstretmühle direkt wieder eintreten? Nein, ich bin nach 25 Berufsjahren pleite gegangen. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe meinem Hund versprochen, als er starb, Frauchen macht ein Buch daraus. Ich habe Tagebuch geführt und habe das auch fertig gemacht. Aber ich will es nicht drucken lassen, weil wenn ich jetzt 60 Jahre alt wäre, dann würde ich das noch machen. Die Arbeit vom Computer, es müsste verlagsgerecht aufgearbeitet werden. Aber ich habe meinem Hund versprochen, schreibe das alles auf, und das macht mich glücklich, dass ich das Versprechen halten konnte. Super, ne? Super. Tolle Geschichte. Also alle Leute, die so etwas machen, sind immer begeistert hinterher und schwärmen davon und können es nur empfehlen. Es ist sehr, ich habe das Buch, wollte ich nennen, also Schneckenmarsch, also dass man auch langsam gehen kann und trotzdem zum Ziel kommt, oder saufen oder laufen. Ellen, toll, dass du angerufen hast. Schöne Geschichte, freut mich sehr. Ich möchte der Frau, die da vorher angerufen hat, noch viel Kraft wünschen. Der Diana. Ja. Ja. Mhm. Liebe Ellen, du rufst aus Luxemburg an. Ich rufe aus Luxemburg an. Dann sage ich schöne Grüße ins schöne Luxemburg. Das mache ich. Alles Gute. Tschüss. Also tschüss, schönen Abend noch. Ja, nee, danke schön, Ellen. Ist ja schon Abend, ist ja. Na gut. Schöne Nacht noch. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema auf dem Friedhof, und ich frage euch, was ihr auf einem Friedhof schon Besonderes, Kurioses, Trauriges oder vielleicht auch Unheimliches erlebt habt, während einer Trauerfeier an einem Grab. Vielleicht seid ihr beruflich auf einem Friedhof tätig als Totengräber oder als Bestatter und habt da das ein oder andere schon erlebt, eine besondere Geschichte. Wenn ihr mir besondere Geschichten und Erlebnisse erzählen wollt, die ihr auf einem Friedhof hattet, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, gerne dann auch während der Sendung zwischen 1 und 2 auf dem Friedhof, unser Thema morgen. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Beate, und die ist 52. Guten Morgen, Beate. Ja, hallo, Domian. Hallo, Beate. Beate, was ist dein Thema? Mein Thema ist ganz, also für mich schwierig. Ich bin ja glücklich verheiratet und habe ein Verhältnis seit einem Jahr. Glücklich verheiratet, wie lange schon? 27 Jahre. 27 Jahre. Mit Kindern? Mit Kindern, die 22 und 24 Jahre alt sind. Und aus dem Haus sind? Jein. Ja. Die studieren und kommen noch oft nach Hause. Jetzt hast du seit einem Jahr ein Verhältnis. Ja. Ein ganz geheimes Verhältnis. Ja. Niemand weiß das. Nein, nein. Überhaupt niemand? Doch, meine Freundin. Die Freundin. Mhm. Ja. Erzähl mal ein bisschen über das Verhältnis. Ich habe den Mann in der Kur kennengelernt. Mhm. Und wir haben miteinander geschlafen. Mhm. Und das war ein Erlebnis, was ich... anschließend konnte ich ganze Nacht nicht schlafen. Also das ist mir noch nie passiert. Das heißt, so eine schöne Sexualität hast du mit deinem Mann nie erlebt? Nein. Mhm. Nein, nein. Das war so was Wunderbares. Was glaubst du, woran das liegt, dass du das mit deinem Mann nicht erlebt hast? Ich glaube, dass ich ihn nicht genug geliebt habe, wo ich ihn geheiratet habe. Mhm. Ich bin hier nach Deutschland gekommen. Ja. Und habe dann... Woher kamst du? Aus Polen. Ja. 3 Jahre später, da war ich auch schon einmal verheiratet, habe meinen Mann kennengelernt. Hm. Aber das erste Mal war ja nur Jux-Heirat, mehr oder weniger. Hm. Habe dann einen festen Partner gefunden, wo ich dachte, ich liebe ihn. Also deinen jetzigen Mann? Ja. Mhm. Und diesen Mann, den du dann in der Kur jetzt kennengelernt hast, war das, kann man das so sagen, vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick, aber eine sehr sich schnell entwickelnde Verliebtheit? Ja, ja. Also nach dem Sex habe ich ihn geliebt, habe ich ihn innig geliebt. Und das ist heute auch noch so. Es ist kein reines Sexverhältnis, es ist ein Liebesverhältnis. Ja, das ist die Frage. Die Frage bei dir oder bei ihm? Bei mir. Du bist ja nicht sicher. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ob du ich habe ihn jetzt näher kennengelernt und mittlerweile sind wir schon ein Jahr, anderthalb Jahr fast zusammen. Und Ist er auch verheiratet oder alleine? Er war verheiratet, die Ehe ist während des 1,5 Jahres kaputt gegangen. Hm. Sagt denn dieser Mann, dass er dich liebt? Er sagt mir, ich hab dich lieb. Er sagt mir selten, ich liebe dich. Glaubst du, dass die Ehe kaputt gegangen ist wegen dir? Ich glaube, die Frau hat was... rausgekriegt? Nee, nee. Rausgekriegt nicht. Ich glaube eher, dass sie es gespürt hat. Sie wusste zwar wahrscheinlich nicht, was das war, aber sie hat was gespürt. So, aber jetzt zu deinen Gefühlen. Du bist ja nicht sicher, ob du diesen Mann liebst? Nein, nicht 100%. Obwohl du es gerade eigentlich anders erzählt hast. Ja, ja, ich schreibe und sag ihnen ständig, dass ich ihn liebe. Wie ist denn die Sexualität zwischen euch beiden? Nach wie vor großartig? Also die erste 3-4 Monate habe ich das großartig empfunden. Ja, jetzt nicht mehr so? Ja gut, das war vielleicht die Verliebtheit. Mhm, und jetzt ist die Tagesordnung gekommen. Die Routine. Die Routine. Wohnt er denn bei dir quasi um die Ecke, dass ihr euch... Nein, 50 Kilometer von mir weg. Aber geht ja noch. Wir sehen uns jede Woche. Schläfst du mit deinem Mann auch noch? Nein, lange Zeit nicht mehr. Wie lange Zeit schon nicht mehr? Nach der Kur habe ich versucht, 1-2 Mal, weil ich habe den immer dazu animiert. Aber es hat mir nichts gebracht. Mhm. Ich habe es versucht. Ich wollte in meine Ehe zurückfinden. Mhm. Aber das ging nicht. Mhm. Du hast gesagt, Beate, ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass du 27 Jahre glücklich verheiratet bist. Ja. Wenn ich die Sexualität wegnehme, bin ich glücklich verheiratet. Aber die kann man nicht so wegnehmen. Ja, ich habe 2 Kinder. Ja. Wir haben ein Haus, wir haben uns was Großartiges aufgebaut. Ich möchte das alles nicht wegwerfen. Aber dennoch hast du das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen? Ja. Hin und her gerissen zu sein? Ja. Sagt denn dieser Mann, mit dem du ein Verhältnis hast, sagt er, du sollst dich von deinem Mann trennen? Nein. Nein. Nein. Hast du den Eindruck, dass er es aber möchte und sich darüber freuen würde, wenn du es tätest? Er sagt, ja, er würde gerne mit mir zusammenleben, aber dass das nicht geht. Er möchte nicht andere Beziehungen ins Unglück stürzen, weil er selber ist jetzt depressiv, weil seine Ehe zu auseinandergegangen ist. Und hast du ein großes, schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber? Ja. Ja. Also das ist das, was mich sehr, sehr belastet, ne? Bist du jetzt zurzeit bei deinem Freund oder zu Hause? Nein, zu Hause. Und dein Mann ist auch zu Hause? Ja, der schläft. Der schläft. Ich bin jetzt zurzeit auf der Terrasse. Auf der Terrasse. Was denkst du denn, was denkst du, wenn du so alleine für dich über dein Leben nachdenkst, wie es weitergehen soll? Ich weiß es nicht. Am liebsten mit zwei Männern zusammenleben, aber ich weiß, dass das auf Dauer nicht geht. Also ist für dich, wenn du es als Gedankenspiel so siehst, völlig undenkbar, einen zu verlassen? Ja. Auch den neuen könntest du auch nicht verlassen? Nee. Ich möchte... Entschuldigung. Da knarrt die Tür. Ja. Ich bin jetzt reingegangen, weil draußen ist doch ein bisschen kühl. Ja. Das ist auch nicht denkbar, dass du den neuen verlässt? Möchte nicht darauf verzichten. Ist das so, dass die Sexualität in den 27 Jahren eigentlich nie befriedigend für dich war? Nein. Hast du in den 27 Jahren einmal einen Orgasmus gehabt? Ich glaube nicht. Und jetzt bei dem neuen Freund schon? Ja. Immer? Ja. Das ist natürlich von großem Gewicht. Ja. No. Das heißt, du schätzt deinen Ehemann und ihr könnt gut miteinander den Alltag meistern. Ja. Aber es ist eigentlich kein Geliebter. Nein. Es ist wie ein guter Freund. Ja. Ja. So sehe ich das auch. Genau. Ja. Glaubst du, dass dein Ehemann eine Ahnung hat? Du bist ja wahrscheinlich etwas verändert. Nein. Er vertraut mir vollkommen. Das ist noch das Erschreckende dabei. Ich bin... Die Frage ist, Beate, das ist wirklich ein Dilemma, in dem du steckst. Ja. Die Frage ist nur, wie lange man das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Den Menschen, den du ja schätzt, deinen Ehemann, das ist ja kein schlechter Mensch. Nein, absolut nicht. Ihn doch so zu hintergehen. Und wie es aussehen würde, wenn du eher ein ehrliches Leben führen würdest. Ich weiß auch im Moment nicht, wie es aussehen könnte, aber auf Dauer geht es nicht. Ich hab meinen Mann vorhin noch nie betrogen. Ich glaube dir das, ja. Das war jetzt das erste Mal und da rutsche ich in so eine Scheiß-Situation. Was wäre so schlimm, wenn du dich von deinem Mann trennen würdest? Du hast das Haus, ja, ihr habt was aufgebaut, ja. Und meine Tochter würde mich verstoßen. Bist du sicher? Ja. Meinst du nicht, dass die Tochter Verständnis dafür hätte, wenn nee, die... Nein, absolut nicht. Hat sie Äußerungen in dieser Richtung schon mal gemacht? Nein. Aber sie muss sich doch wünschen, dass die Mutter glücklich ist. Nein. Sie sieht nur unser Familienleben. Verstehe. Dann, und das heißt, sie würde dir Vorwürfe machen, dass du alles kaputt machst? Ja. Aber Beate, es ist dein Leben. Ich weiß, aber ich... So wie die Eltern nicht das Recht haben, in die Beziehungen der Kinder hinein zu regieren, haben die Kinder es umgekehrt auch nicht, finde ich. Weil ich möchte meine Tochter nicht verlieren. Was ist denn mit dem Sohn? Wie würde der reagieren? Nee, die zweite Tochter, die Die würde vielleicht Verständnis haben. Mhm. Die würde das. Ich finde, du sollst das Neue, was du gewonnen hast, genießen. Und das darfst du nicht wegwerfen. Jetzt muss ich Schluss machen. Wir melden uns gleich nochmal bei dir, Beate, ja? Okay. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Tobias Fritz. Und morgen heißt unser Thema auf dem Friedhof. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir wieder hier.